Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also, ich will diese Sendung mal nutzen, um meinen Respekt vor den beobachtenden Astronomen auszudrücken. Ich bin ja selber Theoretiker, das heißt, ich habe also jetzt mit Teleskopen und Satelliten und Sonden wenig zu tun. Aber ich profitiere natürlich von den Daten, die im Laufe der Jahre so veröffentlicht werden, wo die wirklich harte Arbeit der Beobachter dahinter steckt, aus all diesem Datenwust nun richtige Bilder herauszukriegen, richtige Geschwindigkeiten zu messen, Zusammensetzung zu messen und so weiter. Ja, es ist nämlich was ganz Tolles passiert. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Es gibt Neuigkeiten von einem Gebiet im Universum, was wir normalerweise, also was wir überhaupt nicht so richtig sehen können. Also wir im Sonnensystem, wir sind ja ungefähr 30.000 Lichtjahre vom Zentrum unserer Milchstraße entfernt. Also zwischen uns und dem Zentrum der Milchstraße, da liegen so komische, sehr, sehr dichte Staubwolken. Und auf dem Weg von uns bis zum Zentrum der Milchstraße wird eben praktisch alles Licht verschluckt, wenn es da Sterne gibt, also richtig viele Sterne. Und die muss es geben. Nach allem, was wir von anderen Galaxien kennen, gibt es im Zentrum einer jeden Scheibengalaxie eine ziemlich dichte Packung von Sternen. Die können wir nur nicht sehen. Also sehen im Sinne von sichtbarem Licht, das kommt nicht zu uns, sondern wird durch diese Staubwolken völlig absorbiert. Aber es gibt natürlich andere Bereiche des elektromagnetischen Spektrums und gerade meine beobachtenden Kollegen, die benutzen ja vom Radiobereich über Infrarot, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Strahlung, um herauszukriegen, was verbirgt sich auch in den Gebieten, die für unsere sichtbaren Teleskope, also die Teleskope, die im sichtbaren Bereich arbeiten, dass es für die alles völlig unsichtbar ist. Und deswegen gibt es ist heute die Frage, was gibt es Neues vom galaktischen Zentrum? Ich kann Ihnen viel berichten. Da gibt es also ganz tolle Neuigkeiten. Ja. Wir wissen nämlich jetzt endlich, was sich da tatsächlich verbirgt in diesem komischen Gebiet. Runde 30.000 Lichtjahre von uns entfernt. Im galaktischen Zentrum hat man schon immer mal vermutet, es gab immer stärkere und stärkere Vermutungen, dass sich im galaktischen Zentrum, so wie in vielen anderen Galaxien auch, ein schwarzes Loch verbirgt. Aber wie kriegt man das nur genau raus? Vor allen Dingen dann, wenn man zum Beispiel auf das sichtbare Licht völlig verzichten muss. Deutschen Astronomen ist es gelungen, ein Infrarotbild des Zentrums unserer Milchstraße aufzunehmen. Auf diesem Bild sieht man die zentralen zwei Lichtjahre. Und da, wo die beiden Pfeile zu sehen sind, das ist das Zentrum, das wirkliche Zentrum unserer Milchstraße. Das ist also kein Bild mit sichtbarem Licht, das ist kein sichtbares Licht, was wir da erwischen, sondern Infrarotlicht. Also längerwelliges Licht als das sichtbare. Und diese Sterne, die man da drin sieht, die emittieren also Infrarotstrahlen, sind teilweise rote Riesen dabei. Da gibt es aber auch Sterne, deren Maximum einfach im Infraroten ist. Man sieht, es ist eine sehr, sehr dichte Sternpackung da. Und den deutschen Astronomen ist es nun gelungen, die Eigenbewegungen der innersten 17 Lichtstunden zu messen. Die Eigenbewegung innerhalb dieser 17 Lichtstunden, nämlich die Eigenbewegung der Sterne. Man hat ungefähr 10 Jahre immer mal wieder aufs galaktische Zentrum geguckt und hat dabei gesehen, wie sich Sterne in der unmittelbaren Umgebung um das Zentrum herum bewegen. Und aus der Geschwindigkeit, mit der diese Sterne sich bewegen, kann man ausrechnen, welche Masse, welche gravitativ wirkende Masse in dem innersten Teil des galaktischen Zentrums sitzt. Ja, also ist ja klar, Massen, also Sterne sind ja große Massen, schwere Massen. Massen bewegen sich nur deswegen, weil andere Massen auf sie wirken. In dem Fall 17 Lichtstunden, das ist ungefähr das Dreifache des Abstandes Pluto-Sonne. Wir sind also wirklich in einem Bereich, der sehr, sehr, sehr nah am Zentrum ist. Wenn man sich überlegt, auf eine Entfernung von 30.000 Lichtjahren, eine Entfernung von 17 Lichtstunden, das ist schon wirklich nicht viel. Das heißt, wir sind extrem nah an dem Objekt dran und die Sterne bewegen sich da mit hoher Geschwindigkeit. Bis zu 1500 Kilometer pro Sekunde, ja, mit dieser Geschwindigkeit bewegen die sich. Und man kann also auf den Bildern, wenn man die hintereinander legt, kann man richtig einen Film machen. Und man sieht also, wie diese Sterne sich im galaktischen Zentrum um das Zentrum herum bewegen. Und was kommt dabei raus? Dabei kommt raus, dass die Masse, die in diesem innersten Teil stecken muss, also in einem Bereich, der nicht viel größer ist als das Sonnensystem, da müssen 2 Millionen Sonnenmassen zusammengepackt sein. Was hier also gemacht worden ist, mit Hilfe der Infrarotastronomie, ist, man hat ein schwarzes Loch gemessen und gewogen. Man hat es richtig gewogen, und zwar dadurch, dass eben die Teilchen, die Sterne quasi wie so Testteilchen in dem Gravitationsfeld dieses sehr, sehr kompakten Objektes beobachtet worden sind, also aus der Geschwindigkeit, ich sag's nochmal, weil es ist nicht so ohne weiteres klar, aus der Geschwindigkeit der Teilchen in der Umgebung lässt sich heraus destillieren, wenn auf wie viel Masse auf einem relativ kleinen Bereich zusammengepackt ist. Das ist aber noch nicht alles. Das ist eine Neuigkeit, die aus dem Infrarotbereich kommt. In der Radioastronomie hat man in den letzten Jahren eben festgestellt, was das Gas macht. Man sieht auf diesem Bild hier, wie das Gas quasi in das Zentrum der Milchstraße hineinspiraliert. Von blau nach grün, von blau nach rot über grün werden die Geschwindigkeiten werden immer größer und größer. Man sieht also im Innern diese innerste Gasspirale, die da ins Zentrum der Milchstraße hineinläuft und dabei immer schneller und schneller wird. Nur man weiß auch, dass offenbar momentan das galaktische Zentrum selber, also dieses Loch nämlich, dieses schwarze Loch in der Mitte, offenbar so gut wie nichts zu fressen kriegt. Warum weiß man das? Naja, also ein schwarzes Loch produziert Strahlung, indem es also Gas in seiner Umgebung auf eine Scheibenbahn zwingt, auf eine Spiralbahn zwingt. Dabei wird das Gas heißer und das Gas fängt dann an zu strahlen. Jetzt kann man also aus der Leuchtkraft von so einem zentralen Objekt ableiten, ich will noch mal eine Formel, benutzen, nämlich E gleich mc². Die Leuchtkraft ist die Änderung der Energie während einer Zeit. Das heißt, ich messe die Leuchtkraft, die Strahlung. Da die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist, ja, heißt es bei dieser Formel, dass das Einzige, was sich ändert, ist dm nach dt. Also die Änderung von Masse nach der Zeit. Das ist die Menge an Masse, die tatsächlich in Energie umgewandelt wird, wenn das Gas sich auf das schwarze Loch zubewegt. Ja, das nennt man Akkretion. Da wird nämlich Masse vom schwarzen Loch in einer Scheibe zu sich gezogen und dabei wird das Gas heiß und die Bewegungsenergie wird praktisch in Strahlung umgesetzt. Ja? Also das schwarze Loch, wenn es strahlt, muss eine gewisse Menge an Gas umsetzen. Ja, und beim schwarzen Loch unserer Milchstraße ist es so, das ist am Verhungern. Das kriegt also eine Hunderttausendstel bis zu einer Millionstel Sonnenmasse pro Jahr. Und das heißt mit anderen Worten, seine Leuchtkraft ist außerordentlich mickrig. Jetzt mal im Vergleich zu den Quasaren zum Beispiel, wo also eine Sonnenmasse pro Jahr gefressen wird von so einem schwarzen Loch. Und dann werden da aber auch Billionen Sonnenleuchtkräfte freigesetzt aus einem Gebiet, was so groß ist wie das Sonnensystem. Unser schwarzes Loch hingegen, das ist ein, wie gesagt, mit 2 Millionen Sonnenmassen sehr moderates schwarzes Loch und scheint also in letzter Zeit von dem Gas, was man auf dem Bild eben gesehen hat, nichts mehr zu bekommen. Denn das Gas läuft da zwar rein, scheint aber noch nicht angekommen zu sein. Das kann man berechnen. Das ist ja immer so schön, wenn wir Theoretiker also Daten haben und können dann also im Computer mal anfangen zu überlegen, ja, wie wird denn das in Zukunft aussehen? Wir können also aus den Geschwindigkeiten, die wir messen, also zum Beispiel die Gasgeschwindigkeiten, die von unseren Kollegen gemessen worden sind, können wir ausrechnen, wann wird denn nun das Gas im Innern der Milchstraße, also im Zentrum, direkt angekommen sein, um dann möglicherweise von dem schwarzen Loch verschluckt zu werden. Naja, das wird also noch so 20 bis 70 Millionen Jahre dauern. So genau weiß man es nicht. Und zwar deswegen, mal was, um was aus der dreckigen Küche der Wissenschaft zu erzählen, man hat immer ein Problem. Das Problem besteht darin, dass wir immer nur zweidimensionale Projektionen sehen von was dreidimensionalen, nicht? Also wir sehen zwar, dass das Gas, und das haben Sie ja gesehen auf dem Bild, wenn das Gas da rein spiraliert, ja, aber wie ist es, was ist dahinter? Ja? Also was ist hinter dem Gas? Gibt es da vielleicht noch weiteres Gas, was vielleicht von unten dahinter? Das können wir nicht sehen. Aber wir sehen eben, dass Gas da reinläuft und in 70 Millionen Jahren, da könnte unser schwarzes Loch dann unter Umständen schon mal ganz wieder mit Schmackes ein paar Sonnenmassen fressen und dann würde das Zentrum unserer Milchstraße auch wieder aktiv werden. Nur momentan ist halt so gut wie überhaupt nichts los im galaktischen Zentrum. Naja, überhaupt nichts los ist natürlich ein bisschen zu wenig gesagt. Also wir sehen ja auf der einen Seite, dass die Sterne sich schnell bewegen. Wir wissen also, da ist was. Es ist was sehr Kompaktes. Und das kann nichts anderes sein als ein schwarzes Loch, weil, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, nur mal für Spaß, also nur mal unter uns, ja, wir haben also ein Gebiet, das so groß ist wie das Sonnensystem. Ein bisschen größer. Jetzt sehen wir da, da muss was sein, was 2 Millionen Sonnenmassen schwer ist. Da passen aber keine 2 Millionen Sonnen rein. Ist ja logisch, nicht? Also das Gebiet ist viel zu klein, wenn diese 2 Millionen Sonnen, nehmen wir mal an, nur mal, auch wieder für Spaß. Also, nehmen wir an, wir könnten tatsächlich so viele Sterne in dieses Volumen hineinpacken. Die würden sich berühren, einerseits, und zweitens würden die durch kleinste Bewegung gegeneinander, würden die miteinander verschmelzen. Ja? Die Schwerkraft des einen würde den anderen zu sich reißen und auf diese Art und Weise würde ein Superstern entstehen, der immer größer und größer wird, bis er völlig unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenbricht. Und was wird er machen? Ein schwarzes Loch. Vielleicht ist das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße ja so entstanden. Das wissen wir nicht. Aber heutzutage ist klar, dass in diesem winzig kleinen Bereich gibt es keine andere Möglichkeit, als diese Leiche eines 2 Millionen Sonnenmassen schweren schwarzen Loches. Das zeigt sich A, ich sag's nochmal, durch die Sternbewegung, B, durch die Gasbewegung und C, eine ganz neue Neuigkeit, durch Röntgen, Röntgenstrahlung. Ja, doch, also man hat jetzt mit einem amerikanischen Röntgensatelliten, dem Chandra-Satelliten, hat man das galaktische Zentrum ausgemessen. Hat man also hinein, Röntgenstrahlung kommt nämlich durch. Also ich hatte ja am Anfang der Sendung schon gesagt, die sichtbare Licht kommt durch diese Staubwolken nicht durch, aber Radiostrahlung kommt durch, Infrarotstrahlung kommt durch und Röntgenstrahlung kommt durch. Und die Röntgenstrahlung aus dem galaktischen Zentrum, naja, die war nun ganz anders als das, was man sich eigentlich gedacht hat. Man hatte nämlich gedacht, naja, so ein schwarzes Loch mit so einer mickrigen Akkretionsrate von einem Hunderttausendstel oder einem Millionstel Sonnenmasse müsste eine außerordentlich heiße Scheibe um sich herum haben. Das Gas müsste sehr heiß sein und würde Röntgenstrahlung abgeben. Das heißt, das sind so Temperaturen von, naja, so 10 hoch 6 bis 10 hoch 7 Grad, das hätte man schon erwartet. Das war aber nicht so. Hat man nicht gefunden. Also offenbar ist diese Scheibe doch viel kälter. Man hat aber Röntgenstrahlung entdeckt, und zwar vor allen Dingen von einer Supernova-Explosion, die ungefähr 10.000, vielleicht 20.000 Jahre her ist. Da ist offenbar in unmittelbarer Umgebung von Sagittarius A-Stern, jetzt mal das ist der Terminus Technicus, also das ist unser absolutes Zentrum in der Milchstraße, Sagittarius A-Stern. In dieser Nähe ist ein Stern explodiert. Der, ist klar, wissen Sie ja Bescheid, Sternexplosion. Das heißt, da sind die Hüllen des Sterns sind abgeschossen worden. Mit 10.000 bis 20.000 Kilometer pro Sekunde sind die in den Kosmos hinausgejagt worden. Und offenbar hat das schwarze Loch, so deuten die Röntgendaten an, hat das schwarze Loch einen Teil dieses sehr heißen Gases verschluckt, aber nicht viel, nur so ein bisschen. Ja? Weil das Gas war so heiß und so schnell, konnte also aus dem Schwerkraftfeld des schwarzen Loches entweichen. Dieses Gas von der Supernova ist ganz teilweise da reingefallen und hat so ein bisschen Röntgenstrahlung geführt, aber nicht viel. Aber ab und zu haben ja meine beobachtenden Kollegen auch ein unglaubliches Muscle, ein unglaubliches Glück. Nämlich dann, wenn durch Zufall auf einmal eine Quelle, nämlich das galaktische Zentrum, was so ein bisschen Röntgenstrahlung zeigt, aufleuchtet. Innerhalb weniger Minuten leuchtete das galaktische Zentrum im Röntgenbereich auf und mit Faktor 45 erhöhte sich die Leuchtkraft. Und nach 3 Stunden war wieder alles vorbei. Was war passiert? Naja, das galaktische Zentrum ist eben doch nicht ganz allein, sondern es frisst ab und zu doch mal mehr. In dem Fall fraß es etwas auf, und zwar ein Gebilde, das ungefähr so groß war wie der Kleinplanet Ceres. Also hier so ein kleiner Asteroid, der größte Kleinplanet, hätte ich fast gesagt. Also das ist ein ziemlich gewaltiger Brocken, aber es kann natürlich auch um eine Gaswolke gehandelt haben von dieser Masse. Der wurde also kurzfristig akkretiert, wurde vom schwarzen Loch aufgefressen und dabei entstand sehr, sehr viel Röntgenstrahlung. Das heißt, bevor das Material ins Loch hineinfiel, wurde es so beschleunigt, dass dabei Röntgenstrahlung entstand und das war's. Das heißt also, die Schlagzeilen vom galaktischen Zentrum heißen jetzt, jawohl, es gibt ein schwarzes Loch, wunderbar, jawohl, es gibt Gasströmungen, die werden uns in 70 Millionen Jahren eine neue Aktivitätsphase, es explodieren nach wie vor Sterne im galaktischen Zentrum und ab und zu frisst dieses Ding auch mal eine Gasmasse von ungefähr einem Planeten oder von einem Asteroiden auf. Das sind die Neuigkeiten vom galaktischen Zentrum und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die Wissenschaft schreitet schneller voran, als wir Professoren emeritiert werden können.